Akratisch und akribisch. Einseitig, aber unparteiisch. Der libertäre Podcast. Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin. Hallo und willkommen zum libertären Podcast mit dem Rückblick auf den März 2018. Wir freuen uns, euch auch in diesem Monat wieder eine Stunde voll Inhalte, Musik und hoffentlich Anregungen in Audioform präsentieren zu können. Uns, das A-Radio Berlin, könnt ihr erreichen mit euren Kommentaren, eurem Feedback, euren Wünschen oder auch einfach so per E-Mail unter aradio-berlin@riser.net oder über den Blog, auf dem ihr auch unsere anderen Veröffentlichungen streamen oder herunterladen könnt, aradio.blogsport.de oder über Twitter mit dem Account @aradio_berlin. Wir steigen auch gleich ein mit ein paar ausgewählten News aus dem letzten Monat, direkt nach der folgenden Übersicht über die Inhalte dieses Podcasts. Den Anfang macht etwas, was uns wahrlich alle betrifft. Der erste Beitrag beruht auf einer Veranstaltungsdokumentation einer Podiumsdiskussion zum Thema Gentrifizierung. Im Anschluss bleiben wir beim gleichen Themenkomplex, und zwar mit einem Interview zu dem in Berlin geplanten Google Campus. Danach bewegen wir uns Richtung Nordosten und widmen uns in unserem Fokusbeitrag für diesen Monat der brutalen Repressionswelle in Russland. Schließlich schwappen wir nochmals zurück nach Berlin und hören, wie es LehrerInnen an einer Berliner Schule gelang, das Thema Rojava in die Klassenzimmer zu holen. Kenner des Podcasts ahnen sicher, was dann kommt. Ja, auch im März herrschte die Abwesenheit der Herrschaft, laut deutscher Medien. In der Rubrik »Wo herrscht Anarchie?« haben wir auch diesen Monat dokumentiert, wo die Anarchie im Detail unterwegs war. Gleichermaßen haben wir auch wieder ein Beispiel parat für Solidarität im Alltag. Und ganz zum Schluss gibt es dann noch einen nützlichen Link-Tipp in Sachen Medienkompetenz. Im März passierte denkbar viel. Wir wollen hier nur auf ein paar Ereignisse eingehen. Für einen ziemlich umfassenden Überblick aus anarchistischer Sicht empfehlen wir euch gern den Monatsrückblick von bodenfrost.wordpress.com. Auf der ganzen Welt kam es auch im März zu vielen und vielfältigen Solidaritätsaktionen zu den Menschen in Afrin, die nach wie vor unter Angriff des türkischen Staates stehen. Und während der militärische Konflikt weiter tobt und das Leben vieler tapferer Antifaschistinnen fordert, drückt sich der Konflikt auch in Deutschland aus. Hier versucht der deutsche Staat weiter unverändert die kurdische Bewegung zu kriminalisieren und fährt die Repression weiter hoch. Dazu empfehlen wir euch die Veröffentlichung des Demokratischen Gesellschaftszentrums für Kurdinnen in Deutschland, nafdem.com. Unterdessen hat eine Antirepressionskampagne der Föderation Deutschsprachiger Anarchistinnen gestartet. Unter dem Slogan »Ausbruch, Aufbruch, Anarchie« widmet sich die Kampagne den von Repression betroffenen AbschiebegegnerInnen, die im letzten Jahr die Abschiebung eines Schülers in Nürnberg nach Afghanistan verhinderten. Mehr Infos unter ausbruchaufbruch.noblogs.org. Sonst wollen wir noch auf die gerade stattfindende Mobilisierung rund um die große Anti-Gentrifizierungsdemo Widersetzen hinweisen, am 14.04. in Berlin. Mehr Infos hierzu unter mietenwahnsinn.info. Da kommen wir auch schon zu unseren Beiträgen. Den Anfang machen zwei kurze Features zum Thema Gentrifizierung. Am 10. März dokumentierten wir in Neukölln in der Braunschweiger Straße 5355 eine Podiumsdiskussion mit dem Titel »Das betrifft uns alle«. Die Diskussion fand im Rahmen des Café Sabot statt. Café Sabot, das wir einmal im Monat veranstalten. Tagsüber ab 14 Uhr ist immer Café. Wir backen gemeinsam Kuchen und versuchen den Raum mit herrschaftskritischen, anarchistischen Themen zu füllen. Es gibt eine Gefangenen-Schreibecke zum Beispiel und genau den Infotisch mit verschiedenen Materialien und einen Büchertisch. Im Vordergrund standen die Fragen, was sind erfolgreiche Strategien gegen Verdrängung innerhalb selbstorganisierter Strukturen und wie können wir uns gegenseitig unterstützen und als starke Nachbarschaften aufbegehren? Die Veranstaltung nahm Bezug auf die große Demonstration gegen Mieten, Wahnsinn und Verdrängung, die am 14.04. in Berlin stattfinden wird. Eingeladen waren drei Initiativen, die in Berlin stadtpolitisch aktiv sind. Die Solidarische Aktion Neukölln, kurz SOLA, das Bündnis Zwangsräumung verhindern und die Unvermietbar als Teil der Friedel 54 im Exil. Anfangs ging es um die Bedeutung und Stärke der radikalen Linken. Dazu sagte Stefan von der Solidarischen Aktion Neukölln: Ich glaube, so das Ding ist, insgesamt so ein bisschen das Gefühl ist, dass die radikale Linke oder irgendwie unsere Strukturen das in letzter Zeit ein bisschen zu wenig gemacht haben, so präsent zu sein, auch auf der Straße und mit Leuten reden und ne, so. Mhm. Und das wollen wir auf jeden Fall viel machen. Genau, weil sozusagen, glaube ich, der Kontakt mit Leuten ist immer noch das Beste. Sowohl die, um die zu erreichen, aber auch irgendwie, um so die eigenen Sachen rüberzubringen. Sind wir alle irgendwie auch in Kiezversammlungen aktiv und darüber lernt man auf jeden Fall auch viele Leute kennen, oder? Ja. Und Sascha von Zwangsräumung verhindern ergänzte: Aber das Problem sozusagen, die Strukturen zu stärken, wie das jetzt zu schaffen sei, da ist uns ehrlich gesagt irgendwie wenig Handlungsspielraum, mhm. weil ich meine, wir haben jetzt eine ganze Menge Sachen probiert und eigentlich über die Jahre auch stabil immer wieder durchgeführt. Und trotzdem ist der Effekt jetzt nicht so unbedingt zu sehen. Trotzdem machen wir das natürlich, weil, glaube ich, schon auch wichtige Sachen, dass man nicht nur sich an den Themen entlanghangelt, sondern eben auch mal Möglichkeiten hat, sich miteinander auch mal über was anderes zu unterhalten zum Beispiel. Also eben so eine soziale Verbindlichkeit zu schaffen. Ne? Darauf folgend ging es auch um das Thema Eigentumskritik und dass es wichtig ist, dieses in die Diskussionen einzubringen. Worüber reden wir da eigentlich? Ja, reden wir irgendwie über das Problem, dass die Mieten zu hoch sind, oder reden wir über das Problem von Eigentum und Besitz als solches? Ne? Und dass das hier so bei uns immer so vielleicht irgendwie in den letzten Jahren noch, ich weiß nicht, ich glaube, dass es tatsächlich so irgendwie in der Gesamtszene irgendwie schon ein großes Thema ist und auch viel transportiert wird. Aber bei den einzelnen Gruppen und ich glaube auch vor allen Dingen bei denen, die jetzt hier am Tisch sitzen, ist ein Bewusstsein dafür da, aber wir sind ja sozusagen praktisch an ganz anderen Stellen, ne? Und wenn wir jetzt mit Betroffenen da sind, da geht es natürlich hauptsächlich immer irgendwie um den konkreten Fall und weniger um die Gesamtlage, sodass dann sozusagen jetzt in der Praxis kommt dann quasi dabei ein Diskurs dabei raus, der die Frage des Eigentums irgendwie anspricht, auch hinterfragt, aber wo sozusagen nicht in erster Linie darauf hingewiesen wird, wir wollen jetzt das Eigentum abschaffen, sondern wo es in erster Linie bei uns jedenfalls im Bündnis darum geht, irgendwie zu sagen, wir wollen diese scheiß Zwangsräumung verhindern. Ne? Und dass das sozusagen miteinander zusammenhängt, das glaube ich kann auch jeder lesen, der jetzt hier so einen Flyer von uns mitnimmt oder irgendwie bei uns im Internet mal guckt oder sowas. Ne? Und ich glaube, dass das auch so für Gesamt-Berlin schon so eine Dynamik gegeben hat in den letzten Jahren, zu sagen, okay, man kann jetzt nicht nur noch sozusagen abstrakte Phrasen dreschen oder sowas, sondern es geht schon auch darum, hier konkret irgendwie sich an den Dingen, die sich hier abspielen, zu beteiligen, da einzuschalten und dazwischen zu hacken. Ne? Eben aus einem radikalen Verständnis. Vielleicht geht's auch gar nicht ohne das oder sowas. Ne? Dann also jedenfalls in der Konsequenz. Doch gerade solidarischen Wohnstrukturen steht das Eigentum im Weg, sagte Matthias von der Unvermietbar. Ja, das sind halt alle betroffen so davon, dass es Privateigentum gibt, Privateigentum an Grund und Boden. Unser Wohnraum, unser privater Raum wird zu einer Ware und man merkt erst Solidarität, wenn man diesen privaten Raum auch politisiert. Und er ist es eigentlich schon die ganze Zeit, er ist nämlich politisch umkämpft. Denn irgendwie muss ja dieses Privateigentum geschützt werden. Wenn wir jetzt alle nämlich nicht mehr die Miete zahlen würden, dann würde der Staat einspringen. Ich würde sagen, der Staat ist eben erstmal nicht solidarisch mit denjenigen, die Miete zahlen, sondern mit denjenigen, die die Miete einheimsen. Und wobei man da auch nicht von Solidarität sprechen sollte, sondern eher von so einer Komplizenschaft vielleicht. Genau. Und das ist halt, so wie das halt abläuft, ist es nicht solidarisch. Und wenn man da hinkommen will, solidarische Wohnstrukturen oder sowas zu schaffen, dann glaube ich, muss man auch irgendwie so ein bisschen an dem Eigentumsbegriff kratzen und schauen, wie funktioniert das mit Wohnraum als Ware und was haben wir dem entgegenzusetzen und was sind vielleicht so ein paar Forderungen, die wir ja auch in der gerade herrschenden Politik als durchsetzbar sehen was aber trotzdem auch darüber hinaus, was wir als Utopie haben, wie Wohnraum organisiert sein könnte oder besser sollte. Außerdem wurde die Unterscheidung zwischen AktivistInnen und Betroffenen problematisiert. Und wir versuchen auch wegzukommen von dieser Trennung zwischen den sogenannten Betroffenen und den sogenannten Aktiven oder AktivistInnen, weil wir sehen uns sozusagen selber auch in der Doppelrolle und auch auf unseren Treffen ist es so, dass wir auch unsere eigenen Stresse da besprechen, weil wir die halt auch alle haben. Also eine Person ist beim Jobcenter, eine Person hat Ärger mit der Hausverwaltung und so weiter und so fort. Das haben wir ja auch irgendwie alle. Und das war irgendwie auch sowas, wo wir dann viel drüber diskutiert haben und gesagt haben, das würden wir gerne nochmal neu versuchen und so ein bisschen aus diesen Rollen wegzukommen. Im Laufe der Diskussion ging es auch immer wieder um ein wünschenswertes Selbstbewusstsein von MieterInnen. Nach dem Motto, ihr habt das Recht, euch gegen steigende Mieten zu wehren und ihr seid nicht alleine. Leute, wie sieht's denn aus? Wer ist denn hier betroffen von Mietsteigerungen? Steht doch mal alle auf zum Beispiel, ja? Oder solche Sachen haben wir gemacht. Und das hat einfach allen Leuten, die da 300 Leute oder was, die da irgendwie im SO 36 waren, ganz viele haben uns hinterher eben gesagt, das war für sie total wichtig, das überhaupt wahrzunehmen, dass sie eben nicht vereinzelt sind. Also auch so die Frage, ist es eigentlich allen klar und besteht ein Bewusstsein dafür, dass wir alle betroffen sind? So, also ich meine, der Titel der Demo ist, das betrifft uns alle. Und ist das tatsächlich so klar? Und dem zum Beispiel entgegenzuwirken, indem man einfach auch auf seine Mitmenschen zugeht, auf seine MitbewohnerInnen im Haus oder eben im Kiez. Und ich weiß nicht, ob ihr das macht. Also einfach mal, ich fand das ganz schön, dass ich tatsächlich im Kiez, wenn ich da mal eine Woche oder zwei Wochen nicht da war, dass Leute mich gefragt haben, wo warst du? Das hat mir halt so gezeigt, cool, ich bin da halt einfach mal präsent und ich bin einfach im Gespräch mit meinen, und ne, so, das ist auch ein gutes Gefühl so für einen selbst, aber gleichzeitig halt auch so zu erleben, das ist eine Gemeinschaft. Das war so eine Ebene, die wir gesagt haben, dass man da auch ganz klar bei sich selbst anfängt und auch tatsächlich in seinem eigenen Umfeld Leute auf dem Schirm hat und auch selbst weiß, also ne, daran arbeitet, dass man eben auch so ein Gemeinschaftsgefühl, so eine solidarische Praxis in seinem, also ne, in seinem eigenen Leben auch startet, dann aber tatsächlich damit weiterarbeitet und dann verschiedene Ebenen, also indem wir das weiter auf andere Ebenen bringen, uns organisieren und das kann auch erst nur entstehen, wenn man zum Beispiel erstmal auch mit seinen Nachbarn spricht. Die Veranstaltung war gut besucht, was die Brisanz des Themas noch einmal bestätigte. Denn betroffen sind wir alle und wenn nicht jetzt, dann vielleicht morgen oder in einem Jahr. Zumal sich die Lage höchstwahrscheinlich weiter zuspitzen wird. Es bleibt abzuwarten, wie die BewohnerInnen der Stadt darauf reagieren werden. Zum Schluss noch ein kleiner Werbeblock. Wie gesagt, findet die Demonstration gegen Mietenwahnsinn und Verdrängung mit dem Titel Widersetzen am 14.04. statt. Los geht es um 14 Uhr am Potsdamer Platz. Außerdem findet vom 4. bis 14. April eine Aktionswoche unter dem Motto Zusammensetzen statt. Ziel ist es, für die Demonstration zu werben, aber auch Raum für andere Aktionsformen als eine Demonstration zu geben. Und natürlich soll die Aktionswoche dazu einladen, mit seinen NachbarInnen ins Gespräch zu kommen. Stattfindende Aktionen oder Veranstaltungen können auf der Seite mietenwahnsinn.info selbstständig eingetragen werden. Weiter geht es zum Thema Google Campus. Sao Paulo, Warschau, Tel Aviv, London, Seoul, Madrid und wenn alles schief geht, noch in diesem Jahr auch Berlin. Wo liegt die Gemeinsamkeit? Es geht um den Daten- und Internetkonzern Google und eine seiner Geschäftspraktiken in den Metropolen dieser Welt, dem Google Campus. Seit einiger Zeit ist bekannt, dass Google einen sogenannten Campus auch in Berlin-Kreuzberg eröffnen will. Nach etwas hin und her steht dem wohl größten Datensammler der Welt von städtischer Seite auch nichts mehr im Wege. Von Seite der Bevölkerung her jedoch schon, denn bisher gab es schon einiges an Widerstand gegen dieses Vorhaben. Wir möchten uns eigentlich schon länger und intensiver mit dem Thema befassen, doch auch hier haben die Kapazitäten nicht ausgereicht, weshalb es aber zumindest ein Gespräch zu dem Thema in diesem Podcast geschafft hat. Und zwar redeten wir mit Konstantin von der Kreuzberger Initiative BISIMKiez über Google und seinen Campus. Zuerst wollten wir wissen, um was es sich dabei eigentlich handelt. Also es gibt, glaube ich, schon 6 oder 7 oder es kann, ich glaube, es ist auch sogar der, es soll der 7. werden. Es gibt also schon 6 Google Campusse oder Campus weltweit in verschiedenen Großstädten, also in London, in Madrid, ich glaube in Sao Paulo, in Polen, in Warschau. Genau, also es gibt schon einige Campus und die sind halt alle sozusagen Cafés, in denen es sehr schnelles Internet gibt und die als Vernetzungs- und Versammlungsorte für Tech-Arbeiter, Arbeiterinnen, Kreative, aller Couleur, jeglichen Couleurs quasi bereitgestellt werden, wo die sich vernetzen können. Da oben drüber gibt es dann Coworking Spaces, die angemietet werden können für Unternehmen, Startups aus demselben Bereich. Und dann gibt es noch eine andere Ebene, das ist sozusagen die höchste Ebene, das ist so eine Art Förderungsprogramm von Google für diejenigen Unternehmen, die sie am besten finden. Darauf kann man sich dann bewerben, mit Ideen, Innovationen, und dann wird man quasi von Google, kriegt man Startunterstützung, Starthilfen. Und aus unserer Sicht ist dieser ganze Campus, das ganze Konzept eigentlich das einer riesen Filterblase. Ganz unten sind alle Innovationen frei, können miteinander interagieren, assoziieren, können entstehen. Und dann wird sozusagen nach oben hin ausgefiltert. Oben drüber sind die, die halt Kohle haben, um halt in die Coworking Spaces einzuziehen, kommen so, sozusagen auch der Google, den Bereitstellern dieses Ortes näher. Und ganz an der Spitze stehen halt die auserwählten, ausgesuchten Leute, die dann ganz nah von Google betreut werden. Das Ganze halt dient eigentlich nur dem Zweck, dass Google Ideen aus der Zivilgesellschaft, Ideen quasi aus der kreativen Basis, die überall prekär in den Großstädten sich ansammelt und gerade in Berlin eben ein enormes Potenzial auch entwickelt, die abzuschöpfen. Dass es eben darum geht, das, was in Zukunft der heiße Scheiß der Tech-Technologien, der digitalen Technologien sein wird, schon heute sich zu sichern. Und das ist problematisch. Das ist der eine Aspekt, also das ist erstmal was der Campus für uns darstellt. Und dann gibt es dann natürlich auch den Aspekt des Beitrags dieses Campus, dieses ganzen Konzepts zur Gentrifizierung. Das kommt dann halt noch hinzu. Das Interview führten wir übrigens in der Bäckerei Filou, einem Kreuzberger Kiezbäcker, der durch Aktion der Nachbarschaftsinitiative Chlorreiche, die übrigens auch am Widerstand gegen Google beteiligt ist, vor der Verdrängung gerettet werden konnte. Blöderweise hatten wir die Nebengeräuschkulisse etwas unterschätzt. Aber hoffentlich reicht eure Konzentration aus, um dem Inhalt noch zu folgen. Wir wollten von Konstantin jedenfalls auch wissen, was so ein Google Campus bzw. Google als Akteur in der Stadtentwicklung noch bedeuten kann und mit welchen Auswirkungen zu rechnen ist. Also wir haben uns dann eben angeschaut, okay, Google, was macht Google mit Stadt? Haben die noch irgendwelche anderen Pläne? Und da ist halt die Büchse der Pandora halt quasi. Und wir haben dann gemerkt, dass es einfach noch viel, viel mehr dahinter steckt, als nur einen Vernetzungsort für Innovationen bereitzustellen, um die eigene Produktpalette zu erweitern. Sondern es geht auch, und das vermuten wir, und das liegt aber auch wirklich nahe, dass das eben auch Teil von so einer Strategie ist, nicht nur von Google übrigens, sondern auch anderer Tech-Unternehmen, statt mit Hilfe der digitalen Technik, die sie ja schon besitzen, und der Daten, die sie en masse auch abgreifen können, weil alle ihre Produkte nutzen müssen, dass sie dadurch halt eben versuchen, auch die Stadt umzugestalten und Einfluss auf die Stadtgestaltung zu nehmen. Und das hat auch schon eine Tradition. Da gibt es auch Beispiele, zum Beispiel aus Toronto, wo eine Google-Unterfirma Sidewalk Labs zusammen mit der Kommune, zusammen mit der Stadtverwaltung ein kleines Quartier komplett aufbaut, wo es, was sozusagen ein Spielplatz sein soll für die Vermischung von Stadtgestaltungsprozessen. Und mithilfe von digitaler Technik, also dass man über massives Datenabgreifen der Bewegungen der Bewohnerinnen und der Prozesse, die halt in dem Kiez zum Beispiel laufen, dass man die halt sammelt und dann guckt, okay, was für Regelmäßigkeiten gibt es, welche Sollwerte kann man entwickeln, die dann vielleicht durch den Einsatz digitaler Technik erreicht werden können. Damit werden eben im Endeffekt wird das Leben der Menschen auch außerhalb von ihrer Arbeitszeit eben quantifizierbar. Und das kann dann im internationalen Wettbewerb der Städte untereinander, den es ja gibt und der im Neoliberalismus ja auch forciert wird, können dann Angebote des effektiveren Gestaltens von Städten auch an Stadtverwaltungen angeboten werden. Dass man dann sagt, guck mal, wir haben hier gemessen, das und das und das läuft irgendwie suboptimal im Vergleich zu Stadt B und C. Wir haben auch die Möglichkeit, das vielleicht effektiver zu gestalten. Das läuft aber nicht so direkt. Also man muss sich das nicht vorstellen, dass jetzt die Menschen irgendwie kontrolliert werden und gesteuert werden. Aber es geht eben darum, dass wir über die Smartphones in unseren Hosentaschen ja die ganze Zeit Daten senden, wenn wir uns halt bewegen im städtischen Raum. Man könnte sich dann vorstellen, dass Google dann zum Beispiel die Rechte kriegt, dass wenn man auf bvg.de, was ja auch schon passiert, dass sie sich angucken, okay, wie viele Leute suchen welche Routen aus. Keine Ahnung, Corti-Alexanderplatz zum Beispiel, das sind so und so viele Millionen. Deswegen müssen da mehr Züge rein. So. Oder zu einer bestimmten Stoßzeit sollten da mehr Züge fahren. Und so und an anderen Enden der Stadt weniger. Und dann kann man das sozusagen ausgleichen. So lassen sich halt Prozesse effektivieren. Das ist im Prinzip, wenn man sich das einfach so neutral vorstellt, ist das eigentlich, könnte das ja was Sinnvolles sein. Also es könnten sehr viele sinnvolle Sachen irgendwie angestellt werden. Wie zum Beispiel bei einer gefährlichen Kreuzung, das über Datensammlung und andere Systeme, wie zum Beispiel optische Erkennung, dass eben die Ampeln viel besser verschaltet werden. Das gibt es auch schon. Und dass man dadurch eben auch vielleicht es schafft, eben auch den Verkehr irgendwie sicherer zu gestalten für Passanten etc. pp. Alles sinnvolle Sachen, aber die ganzen Instrumente dafür sind halt unter privatem Eigentum. Und da ist Google ganz, ganz vorne mit dabei, sich so viele wie möglich eben anzueignen, um eben diese Prozesse eben mit den Stadtverwaltungen vielleicht in Zukunft gestalten zu können. Und das große Problem dabei ist, dass dadurch eben auch Entscheidungsprozesse, die den städtischen Raum betreffen, aus demokratisch irgendwie wie auch immer stattfindenden Prozessen rausgenommen werden und dann einfach nur noch unter privater Eigentümerschaft durchgeführt werden. Das ist eigentlich das größte aller Probleme. Somit bedeutet Google mehr Kontrolle über unser Leben. Aber nicht für uns, sondern für andere. Gründe, sich gegen diese Entwicklung zu stellen, gibt es jedenfalls zahlreiche. Wir wollten von Konstantin daher auch wissen, wie es bisher um den Widerstand gegen den Google Campus gestellt ist. Also bisher haben wir so die üblichen Aktionsformen gehabt, Kundgebungen. Es gab, wie gesagt, den Kiez-Spaziergang von dem anderen Bündnis Google Campus Verhindern, der sehr gut recherchiert war und der auch andere Stationen der Entwicklung von Kreuzberg in so einem Berliner Silicon Valley abgelaufen ist. Also Kundgebungen, Plakate und genau die Erstellung von einer Website ist jetzt gerade in der Diskussion. Das sind halt eher so die traditionellen Formen. Ob es jetzt etwas gibt, was darüber hinaus passiert, das will ich an dieser Stelle noch gar nicht sagen, weil das dann erst, wenn es dann auch hochreif ist, auch veröffentlicht werden soll. Aber was ich sagen kann, ist, dass wirklich in viele Richtungen gedacht wird und dass auch sehr bewusst der Experimentcharakter erkannt wird, indem wir uns halt auch bewegen. Bis zu einem gewissen Punkt ist die Kritik irgendwie verständlich und die Modi, um die darzustellen. Aber wenn wir wirklich eine Alternative aufbauen wollen, dann müssen wir halt auch dafür schon ein paar Beispiele liefern, damit die Leute wissen, worauf wir uns beziehen als Alternative. Also so, das wollen wir nicht, aber das könnte gut sein. Und da müssen wir halt erstmal liefern, das sind wir in der Pflicht. Und das wird auch erkannt, aber das dauert halt. Das ganze Interview werden wir in Kürze veröffentlichen. Mehr Infos zum Thema findet ihr auch unter googlecampusverhindern.blogsport.de oder fuckoffgoogle.de. Nun folgt unser Fokusthema zur Repression in Russland. Eine Triggerwarnung vorab. Im Beitrag wird körperliche Folter und Gewaltanwendungen thematisiert. Am 19. März fand im Zentrum von Berlin vor der russischen Botschaft eine Demonstration in Solidarität mit russischen Anarchistinnen und Antifaschistinnen statt. Es war eine der vielen Aktionen, die auf der ganzen Welt stattfanden, als Antwort auf den Aufruf zur Solidarität mit Menschen, die von der russischen Geheimdienstagentur FSB in Penza und St. Petersburg verhaftet wurden. Ihnen wird vorgeworfen, Teil einer terroristischen Organisation zu sein. Ja, liebe Leute, schön, dass ihr hier seid. Wir freuen uns, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Und genau, für alle Passantinnen, die hier vorbeilaufen, Ihr erlebt hier auf jeden Fall eine Kundgebung, eine politische Kundgebung, eine von Anarchistinnen und Antifas organisierte Kundgebung. Ihr seid genau richtig. Das ist auf jeden Fall ideales Fotomaterial für euren Touri-Trip nach Berlin. Ihr könnt die Bilder später eurer Familie zeigen und auf jeden Fall euch an die Wand pinnen. Der Grund, warum wir heute hier sind, ist relativ aktuell. Also gestern fand die Präsidentschaftswahl in Russland statt. Und diese Präsidentschaftswahlen passieren halt vor dem Hintergrund massiver Folter, Repression und Inhaftierung von Antifaschistinnen, von Menschen, die halt der außerparlamentarischen linken Opposition in Russland angehören. Und das passiert deswegen, weil man halt vor den Präsidentschaftswahlen nochmal zeigen möchte, dass die Putin-Administration der richtige Weg ist, dass es genau die richtige Regierung ist, die mit harter Hand durchgreift und die halt den nationalistischen und chauvinistischen Bedürfnissen nach der Rückkehr eines neuen Zaren genau das geben, was diese Bedürfnisse halt eben wollen. Und damit man halt auch zeigen kann, dass diese Regierung durchgreift, vergeht man sich natürlich an den Minderheiten, an den politischen Spektren, die halt keine Lobby haben und die halt auch nicht in das, chauvinistische Programm der Putin-Administration passen. Und das sind eben außerparlamentarische Linke, das sind Anarchistinnen, das sind Queer-Aktivistinnen. Und genau diese Leute kriegen jetzt gerade Druck. Diese Leute werden aktuell, das sind zum Beispiel Leute, die halt in Pensa, das ist eine nicht so riesige Stadt, festgenommen wurden, den Vorwurf haben, dass sie halt Terrorpläne für die Fußball-WM oder die Wahlen halt vorbereitet hätten. Und das wird halt damit argumentiert, dass diese Leute zusammen Paintball spielen. Also Paintball ist halt ein taktischer Geländesport. Und wenn es nach dem Wissen und der Meinung des russischen Geheimdienstes geht, dann haben genau diese Antifaschisten, die einfach gerade wirklich massiv gefoltert werden in russischen Knästen, sich mittels Paintball darauf vorbereitet, diese Wahlen halt terroristisch zu begleiten. Im Moment ist bekannt, dass der FSB russische Anarchistinnen und Antifaschistinnen verdächtigt, ein terroristisches Netzwerk aufzubauen. 6 Personen wurden in Penza und 2 in St. Petersburg verhaftet. Laut Medieninformationen wurden alle von ihnen gefoltert und viele von ihnen haben Geständnisse abgegeben. Wir haben einen Genossen aus Russland interviewt, der über die Situation Bescheid weiß, um besser zu verstehen, was eigentlich vor sich geht. Anfang Januar fing es an, dass Leute in St. Petersburg plötzlich verschwanden. Es waren 3 Personen: Viktor Filinkov, Igor Tschischkin und Ilya Kapustin. Letztere wurden im Zuge von Hausdurchsuchungen und Filinkov am Flughafen festgenommen. Dann waren sie für mehrere Stunden oder gar Tage verschwunden. Zur gleichen Zeit wurde in den Medien von Verhaftungen in Penza berichtet, die bereits im Oktober und November stattgefunden hatten. Es wurde klar, dass die Verhaftungen in Penza und St. Petersburg nach dem gleichen Schema abliefen. Jeweils wurden die Leute irgendwo hingebracht und gefoltert, um ein Geständnis zu erwirken, demzufolge sie Teil einer terroristischen Organisation seien. Ein weiterer Medienbericht, eventuell aufgrund geleakter Dokumente des Geheimdienstes, besagte, dass der Geheimdienst ein anarchistisches Terrornetzwerk untersuche, das darauf ausgerichtet sei, einen anarchistischen Staat in Russland aufzubauen. Als die Nachricht über die Verhaftungen in St. Petersburg kam, waren die Leute, die in Penza verhaftet wurden, bereits 3 Monate im Knast. Wir wissen jetzt, dass die Verhaftungen in Penza Ende Oktober anfingen und der erste Fall von den Cops mit der nationalistischen Revolution in Maltsev in Verbindung gebracht wurde, welche am 5. November hätte stattfinden sollen. Soweit wir wissen, taucht das jetzt nicht mehr in den Unterlagen zum Fall auf. Einigen wurden Waffen untergeschoben, Granaten oder eine Pistole. Und alle wurden extrem schwer gefoltert, mit Elektroschocks, Schlägen, Drohungen gegen ihre Familien und sie selbst, wodurch alle gezwungen waren, Geständnisse abzugeben, nach denen sie in einem terroristischen Netzwerk organisiert wären, sowie die Kontaktdaten einiger anderer Leute. Das ist der Grund, warum der Fall in Penza anfing und sich dann nach St. Petersburg ausbreitete. Moskau und Belarus tauchen in diesem Kontext auch auf. Generell ist die Lage ziemlich chaotisch. Es ist nicht klar, warum gerade diese Leute verhaftet wurden. Die Jungs, die in Penza verhaftet wurden, machten Airsoft sehr. Sie rannten durch die Wälder mit Airsoft-Waffen, lernten, wie man im Wald überlebt, wie man erste Hilfe leistet. Einige von ihnen waren soziale Aktivisten. So wurden ihre Kontakte gefunden. Einige wurden erst beobachtet und dann festgenommen. Dann wurde alles sehr chaotisch. Von den Festgenommenen wurden die Telefonkontakte genommen. Einige wurden gefoltert, um die Adressen und Namen anderer Leute herauszubekommen. Das führte zu Hausdurchsuchungen. Es wirkt auch chaotisch, weil diese Leute gar nicht miteinander verbunden sind. Sie kommen aus unterschiedlichen Städten, kennen einander nicht wirklich und sehen die Nachnamen der anderen zum ersten Mal. Es gibt mehr Informationen über die Leute aus St. Petersburg, weil ihre Verwandten sofort anfingen, Kontakt zu Menschenrechtsorganisationen aufzunehmen. Leute begannen unmittelbar nach Vermissten zu suchen und Mitglieder der staatlichen Ombudsstelle nahmen sofort Kontakt mit ihnen auf. Es gibt dagegen fast gar keine Kommunikation mit den Verwandten und Anwälten der Leute aus Penza. In St. Petersburg gibt es einfach viel mehr Menschenrechtsaktivistinnen und Leute, die die Knäste betreten und nach allem fragen können. Die Leute wurden einfach auf der Straße verhaftet, einer im Flughafen, ein anderer, als er seinen Hund Gassi führte, ein anderer bei einer Hausdurchsuchung. Alle wurden in einen Wald verschleppt, zusammengeschlagen und mit Elektroschocker traktiert. Sie wurden dazu gezwungen, ein Geständnis über Dinge abzugeben, von denen sie absolut nichts wussten. Darüber, dass sie Mitglied eines terroristischen Netzwerks seien. Mitglieder der staatlichen Ombudsstelle besuchten sie und konnten an ihren Körpern frische Wundmale von Tasern feststellen, sowie unzählige Hämatome. Zwei, die in St. Petersburg verhaftet wurden, haben offiziell Beschwerde eingelegt wegen der erlittenen Folter. Ein dritter, Igor Shishkin, wurde scheinbar derart bedroht, dass er sagt, sich an nichts mehr zu erinnern, dass es keine Folter gegeben habe, ohne er nicht bereit sei, darüber zu sprechen. Ja, da habt ihr euch nicht verhört. Die Verhafteten wurden unter Anwendung von Folter dazu gezwungen, von der FSB aufgesetzte Geständnisse zu unterschreiben. Russische Spezialagenten sind sehr versiert in der Anwendung von Folter, da sie in der Vergangenheit sehr viel Erfahrung damit sammeln konnten. Zur Situation in Penza wissen wir, dass die Leute dort direkt im Untersuchungsgefängnis gefoltert wurden. Sie durften nicht schlafen, sie wurden geschlagen, an den Füßen aufgehängt, mit Elektroschocks traktiert. Sie waren an elektrische Leitungen angebunden und Strom floss durch sie hindurch. Dies alles wurde wiederholt, bis die Leute bereit waren, ein Geständnis zu unterschreiben. In St. Petersburg wurden die Verhafteten geschlagen und mit einem Handtaser an verschiedenen Körperteilen gefoltert. Arme, Beine, Leiste. Ihnen wurde angedroht, dass ihren Familien Schlimmes zustoßen würde. Da es sich bei diesem Fall um ein Netzwerk handeln soll, kann es gut sein, dass in naher Zukunft weitere Leute in anderen russischen Städten unter dem Vorwurf des Terrorismus verhaftet werden. Aktuell sind nur Leute in Penza und St. Petersburg von Verhaftungen betroffen. Ich sage aktuell, weil auch Moskau Erwähnung fand, wo es vielleicht in naher Zukunft zu Verhaftungen kommen wird. Es gibt Leute in Moskau und Chelyabinsk, die womöglich wegen Solidaritätsaktionen verhaftet wurden. Auch gab es eine Hausdurchsuchung beim Journalisten Pavel Nikulin. Er nahm an einer Solidaritätsaktion vor der FSB-Zentrale teil. Am nächsten Tag besuchte ihn die FSB in seiner Wohnung. Es gibt keine klaren Infos, aber möglicherweise gab es auch in anderen Städten Durchsuchungen, nur dass die Leute noch nicht bereit sind, darüber zu sprechen. Wir stellen uns natürlich die Frage, warum das gerade jetzt passiert. Gibt es denn aktuell Gründe, die den FSB-Geheimdienst gerade jetzt zum Handeln veranlasst haben? Für mich ist es recht eindeutig, dass es einen Zusammenhang zu den kommenden Präsidentschaftswahlen gibt und die Polizei versucht zu zeigen, dass sie aktiv ist, beziehungsweise indem sie angebliche terroristische Bedrohungen vor den Wahlen prophylaktisch aus dem Weg räumt. Ganz allgemein befürchten sie öffentliche Aktionen gegen die Wahlen im Allgemeinen und gegen Putin im Besonderen. Denn nach den Wahlen von 2012 hatte es große Proteste gegeben. Und davor haben sie eben große Angst. Sie machen daher alles Mögliche, um die Menschen zum Schweigen zu bringen und dafür zu sorgen, dass sie vor allem damit beschäftigt sind, ihre Freundinnen vor dem Knast zu retten, statt auf die Straße zu gehen. Und natürlich steht auch die Fußball-WM in Russland an, was für zusätzliche Dringlichkeit sorgt. Intrige. Dmitri Pjelentsev ist einer der Verhafteten aus Penza. Er wurde Anfang November verhaftet. Seine Frau teilte mit den Medien einige Briefe, die sie einander schrieben. Es ist niederträchtig, so mit Menschen umzugehen. Du wirst verdächtigt und beschuldigt, aber solange keine Beweise vorliegen, bist du unschuldig. Und warum befinde ich mich dann in solch beschissenen Umständen? So ist das. Eine doppelte Bestrafung für etwas, was ich gar nicht verbrochen habe. Das Bescheuertste an diesem Fall ist, es wird von einer Terrororganisation gesprochen, die weder jemals einen Terroranschlag verübt noch geplant hatte, schreibt Pichelentsev. Das heißt, bei der Gerichtsverhandlung konnte von keinem geplanten Anschlag die Rede sein. Es war unmöglich zu sagen, sie planten an dem und dem Tag die und die Tat. Das war unmöglich zu bestimmen, weil überhaupt nichts geplant wurde. Alles, was die Angeklagten taten, waren Erste-Hilfe-Übungen unter Feldbedingungen zu trainieren und Überlebenstrainings im Wald zu proben. Ist das etwa illegal? Einmal erhielt Angelina Pientsev einen Brief von ihrem Mann auf einem Fetzen Papier, wahrscheinlich aus einem Schreibheft herausgerissen. Am Anfang stand geschrieben, dass ihr Mann 800 Seiten lange Bücher liest und seine Frau liebt. Diese Zeilen waren aber durchgestrichen. Und dahinter angefügt schrieb Dimitri in sehr unleserlicher Schrift: Schreib mir nicht mehr, schick mir keine Sachen mehr, fahr möglichst weit weg und frag nicht mehr nach mir. Mit mir ist alles vorbei. In eben diesem Brief schreibt Pichentsev auch, dass ihm Beruhigungsmittel gespritzt und Tabletten verabreicht werden. Und das sei schlimmer als der Tod. Das Licht brennt hier 24 Stunden am Tag. Wenn Sie mich nicht für unschuldig befinden und rauslassen, werden Sie mich wegen fortgeschrittenen Alzheimers entlassen müssen. Die Feuchtigkeit hier ist so enorm, Sie könnten mich aufgrund von Tuberkulose gehen lassen. So schmutzig wie es hier ist, gäbe es Anlass, mich wegen Hepatitis freizulassen. Und so viel wie ich rauche, gäbe es Anlass, mich wegen Krebs gehen zu lassen. Und in Anbetracht der vielen Schokolade, die ihr mir geschickt habt, wäre Diabetes ein Anlass, mich freizulassen. Ich scherze natürlich. Niemand wird mich freilassen. Mehr Infos zur Situation findet ihr auf der Website von Anarchist Black Cross Dresden, abcdd.org. Es wäre ebenfalls schön, wenn ihr euch mit den Menschen solidarisch zeigen könntet, die aktuell unter Repression leiden. Diesen Leuten gilt unsere Solidarität, diesen Leuten widmen wir heute diese Kundgebung. Und mit dieser Kundgebung wollen wir auch eine Sache klar machen und ganz deutlich sagen: Stoppt die Folter an Antifaschistinnen, stoppt die Folter an Anarchistinnen in Russland. Der Widerstand gegen autokratische Regime ist immer legitim. Hier in Deutschland, in der Türkei, in Russland und überall, wo die Menschen nach einem freieren, nach einem besseren Leben streben. Und deswegen fordern wir die russische Regierung als auch den russischen Geheimdienst auf, die Folterungen sofort einzustellen. Weil wir in Deutschland können es zum Glück sagen, in Russland wird man damit im Zweifelsfall irgendwie nochmal inhaftiert wegen Terrorunterstützung. Wir sagen ganz klar, diese Leute sind keine Terroristen. Diese Leute haben ein legitimes Anliegen. Sie kämpfen gegen Nazis, die auch unter der Putin-Administration machen können, was sie wollen, während anarchistische Infoläden geräumt werden und Aktivistinnen auf offener Straße verprügelt werden. Journalistinnen werden dort auf offener Straße von Faschisten und ihren Sympathisantinnen erschossen und es gibt dazu keine Aufklärung. Uns ist natürlich wichtig, dass alle, die die Möglichkeit dazu haben, diese Infos weiterverbreiten. Sie stehen im Netz auch auf verschiedene Sprachen bereit. Englisch, Deutsch, manches auch in Spanisch und natürlich auch auf Russisch. Eine gute Infoquelle ist dabei avtonom.org. avtonom.org. Wir sammeln dort Informationen in verschiedenen Sprachen. Dort erfahrt ihr auch, wie ihr Geld schicken könnt, wenn ihr uns finanziell unterstützen möchtet. Wir rufen zudem alle Menschen dazu auf, öffentliche Aktionen vor russischen Botschaften und Konsulaten zu organisieren und klarzustellen, dass Folter ein Mittel aus dem letzten Jahrhundert ist und die Empörung darüber kundzutun, dass sie heute noch immer Anwendung findet. Jetzt hören wir noch Musik. Sie zerstört das Schicksal, sie verstümmelt das Leben, die Polizeimaschine. So singt die weißrussische anarchistische Punkband I Know in ihrem Lied Leben zertrümmernde Maschine. Sie konstruiert kriminelle Fälle, schickt unschuldige Leute in den Block. Das nächste Thema bringt uns wieder zurück nach Berlin. Und zwar sprachen wir mit einem Lehrer, der auf eigene Faust eine Diskussionsveranstaltung zu Rojava an seiner Schule veranstaltet hat. Du hast an deiner Schule eine Veranstaltung über die Selbstverwaltungsstrukturen in Rojava organisiert, die dann auch Anfang März stattgefunden hat. Warum hast du das gemacht? Ich war selber schon mal in Syrien. Das war ein Jahr, bevor der Krieg begann. Also habe ich auch einen gewissen persönlichen Bezug zum Land, wenn ich auch nicht lange dort war. Ich war nur Tourist. Außerdem ist es für mich ein emanzipatorisches Projekt, die Selbstverwaltung dort. Zum einen, dass dort versucht wird, jenseits von Nationalstaat was aufzubauen und auch in einem Rätesystem quasi basisdemokratisch. Weiterhin gibt es an unserer Schule viele geflüchtete Kinder in Willkommensklassen. Einige sind mittlerweile auch in die regulären Klassen integriert. Und wir haben auch einige, die aus Syrien direkt kommen. Und das war ein weiterer Punkt, der mich motiviert hat, in der Schule was zu machen dazu. Und ich hatte schon vorher mal vor, das auf Projekttagen anzubieten. Das ist dann aber ein bisschen verlaufen. Und dann habe ich im Rahmen der Politik AG, die ich nicht selber leite, aber mit der ich vernetzt bin, vorgeschlagen, so eine Veranstaltung zu machen. Und es ist auf Widerhall bei Lehrern und Schülern gestoßen. Ja, und dann fand am 9. März bei uns diese Veranstaltung statt. Wir haben zwei Referenten eingeladen, die selber kurdischen Hintergrund haben und dann erzählt haben über zum einen das ist Modell des demokratischen Konföderalismus, was in Nordsyrien gerade versucht wird zu leben. Und auch die Organisationsstruktur in den Räten, wobei sie dann weniger ins Detail gegangen sind, was letztlich auch die quasi Außenpolitik dieser Region betrifft. Wer hat dann an der Veranstaltung teilgenommen? Wir wollten erst eine offene Veranstaltung machen, aber das würde, wenn es vormittags ist, den Schulverlauf ziemlich durcheinander bringen und erfordert lange Diskussionen und Vorbereitungen. So haben wir uns entschieden, dass wir die PW-Kurse einladen, der Lehrerin, die es mitveranstaltet haben, also die Politikkurse. Und außerdem kam noch die 10. Klasse einer Lehrerin, in der sie selbst Politik unterrichtet, und mein Geografie-Leistungskurs. Und so kamen insgesamt ungefähr gut 50 Schüler und Schülerinnen. Kannst du noch ein bisschen ausführlicher, ganz aber trotzdem kurz erklären, was die Referentinnen berichtet haben? Ja, wir haben eine schöne alte Karte aufgehängt zum Nahen Osten mit roten Grenzlinien und der eine Referent hat angefangen und erstmal diese ganzen Linien in Frage gezogen. Meinte, dass viele Staaten und Nationalstaaten dort am sozusagen Scheitern sind, dass die Grenzen auch für die Bevölkerung vor Ort eigentlich gar nicht so eine große Bedeutung haben, es sei denn, man kommt nicht durch natürlich, dass sich die Menschen schon landslange dort anders organisieren, dass dort ganz viele andere Mächte auch stationiert sind und etabliert sind und gegeneinander Fäden und letztlich auch jetzt diesen Krieg führen. Und dann hat er sozusagen als Gegenmodell gegen solche Grenzen die Idee des demokratischen Konföderalismus vorgestellt und eben seine Prinzipien der Gleichberechtigung aller Ethnien, Religionen, die in so einem Gebiet leben, dass es letztlich nur darauf ankommt, wer dort lebt und man eben versucht, jenseits vom Nationalstaat friedlich und selbstorganisiert zusammenzuleben. Wie waren die Reaktionen darauf? Naja, das war erstmal der Teil, in dem er berichtet hat und sein Kollege hat dann über die Rätestruktur berichtet und anschließend, also es hat aber nicht so lange gedauert, kam dann die Fragephase und da wurde eigentlich querbeet über fast alles gefragt, was dort vorkam. Also die in Frage gezogenen Grenzen wurden wiederum in Frage gestellt. Es wurde nachgefragt, wie das Rätesystem genau funktioniert, wer sich daran beteiligt, wie die Beteiligung ist. Natürlich wurde über den aktuellen Krieg gesprochen, den Einmarsch der Türkei in Afrin. Und einige Schülerinnen waren auch interessiert, was man denn aktiv dagegen tun könnte. Also es war breites Interesse bei den Schülerinnen da und es schien wirklich einen gewissen Nerv getroffen zu haben. Kannst du dir erklären, warum die Schülerinnen und Schüler so engagiert und interessiert bei dem Thema sind? Na, zum einen glaube ich, dass viele sensibilisiert sind, auch durch den Unterricht der Lehrerinnen, die das mit organisiert haben. Wir haben sie auch ein bisschen darauf vorbereitet. Zum anderen, weil sie auch wissen und auch Leute kennen in der Schule, die aus der Region stammen. Und es gibt auch bei uns ja auch türkischstämmige Kurdinnen und Kurden, nicht nur aus Syrien. Und weil die Referenten einfach überzeugend waren. Die haben sehr ruhig, sehr sachlich und versucht auch undogmatisch, aber eindeutig parteiisch, die Situation dort darzustellen. Also sie haben klar Partei ergriffen für das emanzipatorische Projekt, für den Frieden, für friedliches Zusammenleben, Gleichberechtigung von Männern, Frauen und allen Menschen letztlich. Also das haben sie ganz klar gemacht. Dabei aber überhaupt nicht indoktriniert, den Schülern nichts aufgedrängt. Das war einfach, glaube ich, hat sie gut angesprochen. Gibt es irgendwelche Spannungen zwischen türkischen und kurdischen Schülerinnen und Schülern bei euch an der Schule? Ist sowas schon mal beobachtet worden? Nee, kann ich nicht. Also ich weiß, dass es türkischstämmige Schüler gibt, die auch die Meinung klar vertreten im Unterricht, aber also die eine antikurdische Meinung oder Haltung haben. Aber zu weiteren Spannungen ist es aus meiner Sicht daraus noch nicht gekommen. Also die Schüler sind bei uns auch nicht wahnsinnig politisiert. Wir sind ein sogenanntes MINT-Gymnasium, das heißt mit Schwerpunkt auf naturwissenschaftlichen Fächern Mathematik. Und das war eigentlich auch die erste Veranstaltung überhaupt über so eine Sache. Sie hatten schon vorher im Vorfeld von Wahlen mal Parteivertreterinnen bei uns, die dann über die Parteiprogramme gesprochen haben mit Diskussionen anschließend. Aber in der Richtung hatten wir noch nie eine Veranstaltung. Gab es einen besonderen Moment bei der Veranstaltung, der dir speziell gefallen hat? Ja, viele besondere Momente. Ich war eigentlich die ganze Zeit unter Hochspannung, weil ich auch die Redeliste geführt habe. Aber die schönste Stelle, in der dann auch noch mal ein paar eher passive Schülerinnen wirklich wach geworden sind, war, ein Schüler hatte die Nachfrage gestellt, wie realistisch ist eigentlich dieses Projekt? So ein Rätesystem, was umgeben ist von sehr mächtigen Staaten mit starkem Militär, auch angesichts jetzt des Eingreifens der türkischen Armee. Und dann hat er erstmal so die Frage versucht ein bisschen zu beantworten, dass es große Solidarität gibt und das auch sehr wichtig ist, aber letztendlich muss man sich auch selber die Frage stellen, hat er gesagt. Er fragt immer seine eigenen Schüler, er ist auch Lehrer, wovon träumt ihr? Was für eine Welt wollt ihr eigentlich haben? Denkt euch mal alles weg, was ihr hier kennt. Das hat er noch ein bisschen weiter ausgeholt und das hat er auch in der Form gemacht, dass wirklich ganz viele Schüler nochmal nachgedacht haben und danach ging auch die Meldung nochmal richtig hoch und die Diskussion wurde noch lebhafter. War die Veranstaltung aus deiner Sicht erfolgreich? Ja, also ich habe persönlich einiges Neues gelernt und ich glaube für die Schüler war das und Schülerinnen war das sehr ergiebig. Es war also Neugier bis zum Ende da. Viele sind auch in der Pause noch geblieben, nach vorne gekommen, haben weiter diskutiert mit den Referenten. Und allein die Diskussion auch um die deutsche Beteiligung war sehr spannend. Also es gab auch, ja, es könnte so viele Dinge nennen, also die deutsche Beteiligung, dass dort Waffen geliefert werden, die Frage, kann man was dagegen machen, liefern da nicht andere Waffen, sind wir nicht machtlos und so viele Dinge über die Frage, möchten wir in so einem Rätesystem selber leben, was würde es uns eröffnen? Es gab auch Gegenstimmen, also ein Schüler hat beispielsweise gesagt, er will eigentlich seine Ruhe haben, er hätte gar keine Lust auf sowas, wo er ständig selber gefordert ist, in so einem Jugendrat mitzuarbeiten etwa. Und das war vielleicht auch die einzige Schwäche der Vorstellung, dass die Referenten jetzt nicht ganz up-to-date aus der Region berichtet haben. Da gibt es ja wohl auch die Fälle, dass Jugendliche gar keine Lust haben, sich daran zu beteiligen, dass sie vielleicht eher Computer spielen wollen oder rumhängen wollen. Das fehlte vielleicht, aber innerhalb von 90 Minuten kann man auch, glaube ich, auch nicht alles ansprechen. Und also ich war begeistert davon, wie die Schüler es aufgenommen haben und wie sie Fragen gestellt haben und auch durchgehalten haben bis zum Ende hin eigentlich, also über das Ende hinweg. Und habe auch positive Rückmeldungen schon bekommen von Schülerinnen, auch von den mitveranstalteten Lehrerinnen. Und eine Lehrerin ist auch so noch dazu gekommen, der hat es auch gut gefallen und sie meinte, sowas müssten wir eigentlich öfter machen. Ich bin sehr zufrieden und kann es nur weiterempfehlen, gerade die beiden Referenten. Wenn jetzt Leute zuhören, die vielleicht auch mit Kinder-, Jugend- oder auch Erwachsenengruppen zu tun haben, wie könnten sie Kontakt ebenfalls zu den Referenten aufnehmen oder so eine Veranstaltung organisieren? Also die Referenten kommen vom Kurdischen Zentrum für Öffentlichkeitsarbeit und sind darüber sicherlich auffindbar. Also man kann dieses Zentrum ja auch direkt kontaktieren, aber man könnte jetzt auch einfach hier beim A-Radio nachfragen und dann würde ich davon in Kenntnis gesetzt und könnte die Kontakte direkt weitergeben. Okay, vielen Dank für das Gespräch. Bevor es weitergeht, eine kurze, passende musikalische Unterbrechung. Ja, vielleicht habt ihr es ja erkannt, das war Alas Barrikadas auf Kurdisch, gesungen von Leuten des Mohammed Shekso Kunst- und Kulturzentrum in Kamishlo, Cizre, Rojava. Nun geht's weiter mit Wo herrscht Anarchie? Der Fall ist erledigt. Du bist hier nicht der Captain. Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie. Was haben die Weltwirtschaft, das Glücksspiel und Ägypten gemeinsam? Nein, es geht nicht um pokerspielende Pharaonen, sondern um die Anarchie. Doch alles der Reihe nach. Auch in diesem Monat untersuchten wir in den deutschsprachigen Medien die Ausbreitung der Anarchie. Und die ist mal wieder überall zu finden. Anscheinend stehen wir in der Weltwirtschaft vor einer bahnbrechenden Entwicklung. Wenn da nicht die WTO wäre. Die Welthandelsorganisation steht einer tollen Zukunft entgegen. So jedenfalls sieht es der australische Handelsminister Stephen Tshiobo, den die Frankfurter Allgemeine Zeitung so zitiert. Ohne WTO herrscht Anarchie. Tja, das haben wir ja nun schon länger gewusst, wie wir spätestens in Seattle deutlich machten. Aber erfreulich, dass die australische Regierung das nun auch langsam schnallt. In einem Meinungsartikel in der Welt schlägt Olaf Gersemann in eine ähnliche Kerbe. Doch seine Vision der Geschichte ist um einiges finsterer. Dann herrscht im internationalen Warenaustausch bald genau die Anarchie, die man nach den üblen Erfahrungen aus der Vergangenheit in mühsamster diplomatischer Kleinarbeit eingehegt hat. Die Niederschlagung etwa der spanischen Revolution als das Ergebnis mühsamster diplomatischer Kleinarbeit zu interpretieren, ist schon ein starkes Stück. Auf der anderen Seite, ja, wer hat sich schon wirklich gegen Franco gestellt damals? Wir bleiben bei der Wirtschaft, denn scheinbar sind viele Bereiche des aktuellen Systems unter Beschuss. So zitiert die Allgemeine Zeitung den hessischen Finanzminister Thomas Schäfer. Es herrscht Anarchie beim Glücksspiel. Es sei unfair, dass das tolle staatliche Glücksspielsystem, mit dem viel Geld an den Sport, Denkmalschutz sowie an den Sozial-, Kultur- und Umweltbereich geflossen sei, nun von ausländischen Anbietern unterminiert werde. Scheinbar möchte der Staat sein Monopol zum Ausnehmen verzweifelter Menschen doch selbst behalten. Wie versprochen wenden wir uns nun Ägypten zu. Denn der Schwarzwälder Bote hat brutal recherchiert und kann uns davon berichten, dass in Ägyptens Hauptstadt Kairo im Straßenverkehr Anarchie herrscht. Details über die konkreten anarchistischen Aktivitäten auf den Straßen liefert das Blatt zwar nicht, dafür jedoch folgende Situationsbeschreibung. Dort gehören Pferde und Eselkarren ebenso zum ganz normalen Straßenbild wie Ladewagen auf der Autobahn. Zudem seien in der Nähe von US-Militäreinrichtungen die GPS-Koordinaten verfälscht, was die Orientierung massiv erschwert. Aha, da gibt es also doch deutliche Versuche, die Ausbreitung der Anarchie einzudämmen, indem die Navis der Anarcha-Fahrzeuge gestört werden. Perfide! Als nächstes eine Anekdote zu Alltagssolidarität. Allein machen sie dich ein. Kurzreportagen zu Solidarität im Alltag. Diesmal geht's um einen Kumpel von mir. Er lebt in Berlin, aber ist nicht ursprünglich aus Deutschland und hat daher auch keinen deutschen Führerschein. Aus Gründen, auf die ich nicht weiter eingehen kann, kam es im letzten Jahr dazu, dass er dringend mit einem Auto fahren musste. Leider haben ihn dann die Cops dabei erwischt und obwohl er ein guter Fahrer ist, niemand etwas passiert ist und es sich tatsächlich um einen Notfall handelte, hat er dann einige Monate später, trotz ursprünglicher Aussage der Cops, dass sie es bei einer Verwarnung belassen werden, dann einen heftigen Bußgeldbescheid und Haftandrohung bekommen. Glücklicherweise lebt aber mein Kumpel mit einem Haufen Leuten zusammen in einem Hausprojekt und die Gemeinschaft hat schnell reagiert, das Geld vorgestreckt und ihn so vom Knast bewahrt. Never trust the cops, but your community. So, zum Ende noch einen kurzen Linktipp, der dabei hilft, die eigene Medienkompetenz etwas aufzupeppen. Fake News. Kein anderes Schlagwort hat die politische Landschaft in den letzten Jahren so bestimmt wie dieses. Auch uns selbst fällt es oft schwer, wirkliche Neuigkeiten von Desinformationen zu unterscheiden. Das Ziel, dieses Problem anzugehen, haben sich eine Gruppe niederländischer JournalistInnen, WissenschaftlerInnen und MedienaktivistInnen gesteckt. Zur Förderung der Medienkompetenz haben sie das Spiel Get Bad News entwickelt. Dabei geht es leider nicht um die erfolgreiche Radiosendung verschiedener anarchistischer und anti-autoritärer Radioprojekte weltweit, sondern um ein viel ernsteres Thema. Die Spielerin nimmt dort die Rolle einer böswilligen Desinformationsverbreiterin ein und lernt die Methoden erfolgreicher Fake-News-Kampagnen kennen. Das Ganze findet ihr natürlich online unter getbadnews.com. Ja, das war's schon wieder für den Monat März. Falls ihr uns etwas mitteilen wollt, schreibt uns gerne eine E-Mail an aradio-berlin@riser.net. Wir sind total offen für Anregungen, Themenvorschläge, eure Beiträge, Kritik, Fragen und sonstiges Feedback. Auch gerne über Twitter, unser Account ist @aradio_berlin. Und auf dem Blog aradio.blogsport.de findet ihr noch mehr Audios von uns. Passt auf euch auf, genießt den überfälligen Frühling und wir hören uns spätestens in einem Monat. Bis dann!